تسبيح لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، wir machen weiter inshallah mit unserem Buch Barakallahu Fikum Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad von Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Wurde im Jahre 541 geboren und er starb im Jahre 600 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Und wir waren bei zuletzt haben wir darüber gesprochen, dass die Gläubigen Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag sehen werden. Heute machen wir weiter. ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. بارك الله فيكم. Und zu der Aussage von den Leuten der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit vertreten, ist, dass Allah Azza wa Jal immer gesprochen hat und seine Sprache oder sein Wort ist zu hören und zu verstehen und ist auch geschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Musa offenkundig gesprochen, das wird klar, zu ihm hat er gesprochen. Das ist in Surat An-Nisa, die Ayah 164. Surat An-Nisa, Surah 4, Ayah 164. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Allah zu Musa gesprochen hat. Passt auf hier, manche Leute haben diese Ayah umgedreht. Weil in der arabischen Sprache wir haben Subjekt und Prädikat. Und hier haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben Subjekt zu Prädikat gemacht und Prädikat zu Subjekt, indem sie gesagt haben, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Eigentlich, das ist وَكَلَّمَ اللَّهُ. Er sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ. Das heißt, derjenige, der das getan hat, ist Allah. Der Täter ist Allah, der gesprochen hat. Aber wenn du sagst, وَكَلَّمَ اللَّهَ, dann ist der Täter nicht mehr Allah, sondern Musa. Das Musa hat zu Allah gesprochen. Und so haben sie sozusagen die Aya, wie sozusagen, verfälscht. Damit sie sagen, das ist nicht so. Okay, angenommen, das ist so, wie sie gesagt haben. Okay. Allah sagt, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ja, und hier? Und hier, was können Sie sagen? Dass als Musa zu unserem Termin kam, und sein Herr hat zu ihm gesprochen. Hey, es gibt nicht mehr. Wir können auch mit der Sprache nicht mehr spielen. Wir können mit der Sprache überhaupt nicht mehr spielen. Das ist in Surat Al-A'raf, Ayah 143, in Surat 7, Al-A'raf ist 7, 143. Das ist deutlicher. Eigentlich, das sollte man als Beweis nehmen. Deutlicher. Da gibt das andere auch als deutlich. Aber weil sie das damit gespielt haben. Sabarakallahu fikum, Allah spricht mit Wort und spricht mit Buchstaben. Und man kann sein Wort hören. Und sein Wort wurde geschrieben wie im Koran. Bei At-Tirmidhi ibn Majah, Al-Bukhari und Muslim. Adi ibn Hatim hat überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Das ist, keiner von euch wird am letzten Tag kommen, ohne dass Allah mit ihm spricht, ohne Übersetzer oder Dolmetscher dazwischen, direkt. Dann sagte er, dann guckt er rechts, dann sieht er nur, was er getan hat, der Mensch. Dann guckt er links, dann sieht er nur, was er getan hat. Dann guckt er nach vorne, dann sieht er die Hölle. Das Feuer. Deshalb derjenige, der auch eine Hälfte eines Dattels spenden kann, sollte das machen, damit er sich rettet von der Hölle. Es gibt in einer anderen Überlieferung, wenn man gutes Wort sagt. Wenn auch, wenn gutes Wort. Das bedeutet hier für uns aber der Beweis ist, jeder wird mit Allah sprechen, Allah wird mit jedem sprechen. Sprechen. Und das ist deutlich in diesem Sinne. Auch Jabir ibn Abdullah hat überliefert, dass sein Vater Abdullah ibn Amr ibn Haram, als er getötet worden war, hat ihm der Prophet gesagt, zu Jabir, zu seinem Sohn, Ja Jabir, O Jabir, weißt du, was Allah deinem Vater gesagt hat? Allah deinem Vater gesagt hat? Da hat ihm gesagt, natürlich, er hat ihm gesagt, وَمَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu allen gesprochen, aber hinter einem Vorhang. Außer mit deinem Vater, er hat ihm begegnet. Ohne Vorhang. Er hat ihm gesagt, O Abdullah, wünsche. Das ist, was willst du? Der sagte, O Allah, dass du mich im Leben zurückbringst, damit ich für dich nochmal getötet werden kann. Dann sagte Allah, aber ich habe schon beschlossen, dass keiner zum Leben zurückkehrt, wenn er getötet oder gestorben ist oder getötet wird. Dann sagt den Leuten, die sozusagen am Leben geblieben sind, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون رواه ابن ماجه والترمذي وابن أبي عاصم. Das bedeutet, der hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Aya von Surat Ali Imran herabgesandt. Das ist die Aya 169 von Surat Ali Imran 3, 169. Und denke nicht, dass die Leute, die für Allah subhanahu wa ta'ala gefallen sind, dass sie gestorben oder verstorben sind, sondern sie sind bei Allah subhanahu wa ta'ala lebendig und sie bekommen ihren Unterhalt von Allah, Lebensversorgung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist in Barzakh. Die sind lebendig in Barzakh, nicht in unserem Leben. Weil wenn man stirbt, dann fängt eine neue Phase. Und das ist die Phase nach dem Tod. Nach dem Tod gibt es eine Phase, das heißt in Barzakh, die Spaltphase. Dann kommt der letzte Tag und dann wird man entweder ins Paradies oder in die Hölle kommen und dann entweder ewig in der Hölle bleiben oder ewig im Paradies bleiben. So ist die Regel. Das war in Barzakh, im Paradies hat ihm so gesprochen. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala spricht und Allah spricht, wann er will und was er will und wie er will. Man denkt nur, wenn unser Schöpfer nicht spricht, was ist er? Ibrahim a.s. sagte zu seinem Volk, als sie Götzen angebetet haben, der hat gesagt, schaut mal eure Götzen, die können nicht sprechen und die hören nicht. Das bedeutet, wenn wir sagen, Allah spricht nicht und hört nicht, dann ist Allah, wal'iyadu billah, was? Wie die Götzen. Unvollkommen. Deshalb, mit Sicherheit Allah subhanahu wa ta'ala spricht, und wann er will und mit welcher Sprache er will, subhanahu wa ta'ala. Aber pass auf hier. Pass auf in diesem Sinne. Allah subhanahu wa ta'ala spricht immer. Aber wann er will. Also nicht unbedingt, dass er sozusagen ständig spricht. Der entscheidet, wann er spricht. Subhanahu wa ta'ala. Und in welcher Sprache und wie er spricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Wer ist wahrhaftiger im Wort als Allah subhanahu wa ta'ala? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وإذ قال الله يا عيسى und als Allah zu Isa gesagt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Musa gesprochen, hat zu unserem Propheten gesprochen. Yirhamukallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, minhum man kallam Allah, die Propheten. Mit manchen hat Allah gesprochen. Das sind alle Beweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Warum reden wir über dieses Thema? Weil barakallahu fikum al-Mu'tazila und al-Asha'ira, die sind zwei Sekten, die haben gesagt, Allah spricht nicht. Al-Mu'tazila sagen sowieso, Allah spricht nicht. Du darfst niemand sagen, Allah spricht. Und Al-Asha'ira, die haben gesagt, nein, das ist sozusagen eine innerliche Sprache. In sich hat er gesprochen und er hat die Wörter in einem Baum erschaffen. Der Baum hat gesprochen. Und deshalb haben die Mu'tazila auch, einige von ihnen, oder Mu'tazila, Entschuldigung, die haben gesagt, das Wort Allahs ist Geschöpf, wie die Geschöpfe. Und das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Weil wenn das Wort Allahs Geschöpf wäre, das bedeutet, seine Eigenschaft ist auch Geschöpf. Das bedeutet, Allah ist unvollkommen. Und das bedeutet, die Geschöpfe sind in Allah. Und wenn dein Wort Geschöpf ist, dann auch dein Wort ist Geschöpf. Dann bist du Allah und Allah ist du. Und das ist alles durcheinander. Möge Allah uns bewahren. Deshalb aufpassen, das ist sehr gefährlich, so etwas zu sagen. Deshalb kommt der Autor danach. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Der sagt, und der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Offenbarung und das ist die Herabsendung. Und man hört das von demjenigen, der Koran rezitiert. Und das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier aufpassen. Die Stimme, ist von uns. Aber das Wort, was wir lesen, ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Das ist in Surah 9, die Ayah 6. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ Dass wenn jemand von den Götzendienern bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allah subhanahu wa ta'ala hört. Was ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala hier? Das ist der Koran. Und Allah sagt, يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Sie versuchen, das Wort Allahs zu verfälschen oder ändern. Das ist in Surah 48, die Ayah 15. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Die Surah 15, Ayah 9. Wir haben die Ermahnung herabgesandt, wir werden das schützen. Und Allah sagt, Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذل. Das bedeutet, das ist die Herabsendung von Allah subhanahu wa ta'ala, von dem Herrn aller Welten. Derjenige, der das gebracht hat, ist Jibril alayhi salam. Das ist in Surah Shu'ara, die Surah 26, die Ayat von 192 bis 194. Das sind alle Beweise. Und Allah sagt, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Also dieser Koran sind Zeichen, die sind Verse, Ayat, die deutlich sind, die sind in den Brüsten von den Leuten, die das Wissen haben. Das heißt, der Koran wird gelesen und wird gehört und die Leute, die lernen das auswendig, in ihren Brüsten. Alles ist der Koran. Alles ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb der Koran ist niemals geschöpft. Und der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, weil das seine Eigenschaft ist. Warawa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Das bedeutet, Abdullah ibn Mas'ud hat überliefert, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat: Wiederholt den Koran, wiederholt viel den Koran, weil der Koran von euren Brüsten sozusagen weggeht, wie die Tiere von ihren Binden sich auslösen wollen. Und dieser Koran ist in den Schriften oder in Masahir geschrieben, und man kann das sehen mit den Augen. Und dann hat er gelesen von Surat al-Tur, Surat 52, und er hat auch von Surat al-Waqi'a, die Surat 56, die Ayat 77 bis 79 gelesen, sallallahu alaihi wa sallam, oder Ibn Mas'ud, Entschuldigung. Das heißt, barakallahu fikum, man sollte viel den Koran lesen, damit man sich an den Koran erinnern kann. Und das, was im Koran geschrieben ist, ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, was wir mit unseren Augen sehen. Wara Abdullah ibn Umar, an der Nabi sallallahu alaihi wa sallam, naha an yusafara bil Koran ila ard al adu. Qala al-Imam Malik, makhafata ayyanalahu al adu. Das war al-Bukhari Muslim. Abdullah ibn Umar hat überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, dass man Koran mitnimmt zu Land von den Feinden des Islam. Al-Imam Malik sagte, das ist die Sorge, dass die Feinde des Islam den Koran verfälschen. Das war damals, als der Koran nicht gesammelt war zusammen. Aber heutzutage ist es anders. Und heute, wenn man auch versucht, den Koran zu verfälschen, dann wird man das nicht schaffen, weil die Korane so viel sind und das schafft man nicht. Aber man hat versucht übrigens. Man hat in den USA eine Organisation gegründet und sie haben sozusagen den Koran übersetzt und die haben viele Teile vom Koran verfälscht. Und die haben das verbreitet und das ist im Internet. Das nennt man Al-Furqan. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Aber Alhamdulillah, wir haben Gelehrte und wir haben Leute, die Ahnung haben. Auch vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, sozusagen Jahrzehnten, hat man in Indien so einen Versuch gestartet, indem man Buchstaben vom Koran verfälscht hat. Nach einer Woche, haben die Muslime sofort gewusst. Dann haben sie die Leute davor gewarnt, dass sie aufpassen. Für uns, jede Buchstabe des Korans ist maßgebend, natürlich. Das Wort Allahs ist das, nicht unser Wort. Aufpassen in diesem Sinne. وقال عثمان بن عفان, عثمان sagte: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل. Das ist bei Al-Bayhaqi. عثمان sagte: Ich mag das nicht, dass ein Tag oder eine Nacht vorbeikommt, außer dass ich im Koran geguckt habe. Und er hat gesagt, in das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Beweis nochmal, dass der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist und das ist kein Geschöpf. وقال عبد الله ابن أبي مليكة كان عكرمة ابن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. Das bedeutet عكرمة رضوان الله عليه, der hat jemand den Koran genommen und der hat das auf sein Gesicht getan. Und er hat gesagt, das ist das Wort meines Herrn, das ist das Wort meines Schöpfers. Und er hat das so gemacht. Er hat das selber gemacht, es gibt keinen Beweis dafür. Und manche haben das in einer Überlieferung, dass Ikrima auch den Koran geküsst hat. Es gibt keine Überlieferungen bei uns, dass man den Koran küsst. Was viele Leute machen, aus Ehrung und aus Respekt vor dem Koran. Aber für uns ist der Beweis hier, كتاب ربي كلام ربي. Das Buch meines Herrn und das Wort meines Herrn. وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. Deswegen, es gibt Konsens bei den Gelehrten von As-Salaf, bei den Imamen von As-Salaf und bei den Leuten von Al-Khalaf, von den nachkommenden Generationen, dass der Koran nicht geschöpft ist, kein Geschöpf ist. Und wer behauptet, dass der Koran geschöpft ist, dann ist er Kafir. Das heißt, er hat die Wahrheit verleugnet. Was meint man mit Makhluk? Da meint man, das ist sozusagen wie wir, geschöpft. Es geht nicht, dass man sowas sagt. Weil wenn man sowas sagt, dann barakallahu fikum, hat man hier sehr Schlimmes in der Religion gemacht. Indem man behauptet hat, dass die Geschöpfe Allahs, dass die Attribute Allahs geschöpft sind. Und das geht nicht. Allah ist Allah und die Menschen sind die Menschen. Die Geschöpfe sind die Geschöpfe und der Schöpfer ist der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Und das geht nicht, dass ein Schöpfer etwas geschöpft ist in sich hat. Aufpassen. Ali radhiyallahu anhu sagte, der Koran ist weder Schöpfer noch geschöpft. Das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Von ihm hat es angefangen und das wird zu ihm zurückkehren. So ist klar von Ali ibn Abi Talib. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran gesprochen. Jibril alayhi salam hat das genommen, der hat das dem Prophet Muhammad sallam gegeben. Der Prophet hat das gelesen, die Sahaba haben das geschrieben oder auswendig gelernt und dann haben sie das in einem Exemplar gesammelt. Das ist der Koran. Das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Das kam von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird zu Allah zurückkehren. Entweder bedeutet das, weil die Leute vom Koran nicht mehr wissen, dann Allah subhanahu wa ta'ala hebt den Koran auf und die werden überhaupt nicht mehr vom Koran haben. Das ist natürlich am Ende. Oder das bedeutet, derjenige, der alles, was im Koran weiß und die Bedeutung kennt, ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das muss zu ihm zurückgekehrt sein, damit man genau das versteht, was im Koran ist. Ibn Abbas und Ibn Mas'ud sagten, Al-Quran und Kalamullah. Der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Von ihm ist das angefangen oder ankommen und es wird zu ihm kehren. Hier aufpassen, Barakallahu fik. Sufyan ibn Uyayna sagte auch das Gleiche. Er sagte, Al-Quran und Kalamullah. Es gibt in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Koran ist größer oder mächtiger oder Ayat al-Kursi ist mächtiger und größer als die Schöpfung von dem Himmel und von Erde. Dann kamen manche und haben, der Koran ist oder Al-Kursi so. Aufpassen nicht, dass jemand euch sowas sagt und dann bekommt man Zweifel. Nein. Sufyan ibn Uyayna sagte, alles ist Geschöpf, aber Koran ist kein Geschöpf, weil der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist mächtiger und größer als seine Schöpfung. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sei, dann ist die Schöpfung. Und wenn mit dem Wort die Schöpfung betätigt wird, dann ist das Wort mächtiger und größer als die Schöpfung. Das heißt, das Wort ist nicht geschöpft. Das Wort ist nicht geschöpft. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sei, dann wird das geschaffen, was Allah befohlen hat. Das Wort ist größer als die Schöpfung an sich selbst. Das ist die Bedeutung. Und nicht die Bedeutung ist, dass der Koran geschöpft ist. Deshalb, barakallahu fikum, man darf nicht sagen, Ya Rabb al-Quran. O Herr vom Koran. Ibn Abbas sagte, man sollte sowas nicht sagen. Weil der Koran nicht geschöpft ist. Und der Koran ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. That's why الترمذي I think that these are very from the شواخ والله تعالى على رحمه الله تعالى. That's why هي المقدسي. ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل ألف لام ما ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ألف لام صا كتاب أنزل إليك كذا und wir glauben wir verinnerlichen dass diese Buchstaben die im Koran vorkommen das wird diese geschriebenen Buchstaben und diese Wörter die man hört die sind das Wort Allah subhanahu wa ta'ala das ist weder Erklärung für das Wort Allah subhanahu wa ta'ala noch eine Andeutung von dem Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt Alif Lam Mim. Allah sagt das Alif Lam Mim, dann ist das sein Wort. Und sein Wort ist seine Eigenschaft. Weil, warum sagt er hier so? Weil die Asha'ira sagen, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist sozusagen eine Andeutung. Allah hat gesprochen in sich und er hat das Wort in einem Baum erschaffen oder bei Jibril erschaffen und Jibril hat das sozusagen angedeutet, ungefähr erklärt, aber das ist nicht direkt das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala und das ist alles falsch. وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف تدري ده القرآن بشتيت أو بوش تابي ده قفيت صلى الله عليه وسلم زاكته ده أنا بوش تابي فبوخ الله سبحانه وتعالى لي بكون دافية تسين حسنات إذاك نيشت ألف لام ميم حرف ألف لام ميم بأين بوش تابي صندر ألف إس أن بوش تابي لام إس أن بوش تابي ميم إس أن بوش تابي ده بيدوس sagst Alif, Lam, Mim, du bekommst 30 Hasana dafür. Was du gelesen hast. Subhanallah. Wa rawa Ya'la ibn Mamlak an Ummi Salama annaha na'atat qira'ata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahidha hiya tan'itu qira'atan mufassaratan harfan harfa. Rawahu Abu Dawud. Barakallahu fikum Ya'la ابن مملكة überliefert. Das Salama, die Art und Weise von, dem von der Lesung vom Propheten صلى الله عليه وسلم erzählt hat. Das heißt, wie hat er das gelesen? Da hat sie gesagt, das war klar und deutlich, Buchstabe, Buchstabe. Weil Al-Asha'ir al-Mu'tazil, wir akzeptieren nicht, dass du sagst, der Koran besteht aus Buchstaben. Die sagen, das geht nicht. Und das ist natürlich falsch, was diese Leute gesagt haben. وروى سهل بن سعد الساعدي قال بين نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه رواه أبو بكر العجري وأئمة غيره. Das wird der Prophet Muhammad sallam sagte ihnen, liest den Koran richtig, liest den Koran richtig und es gibt gute Leute zwischen euch, das wird die Leute, die den Koran richtig lesen können. Und es gibt unter euch Roten und Schwarzen. Liest den Koran, bevor Leute kommen, die werden den Koran so lesen wie ein Pfeil. Das geht schnell durch ihre Kehlen, ohne dass sie das verstehen. Und sie wollen, den Koran, die wollen dafür Geld haben oder Lohn haben in dieser Dunja und die warten nicht, bis sie den Lohn später bekommen. Und hier für uns nochmal, er hat gesagt, das Buch Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Buch. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. Das heißt, dass man den Koran versteht, ist besser, dass man viele Buchstaben davon lernt. Das heißt, verstehen ist am wichtigsten. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا. أبو عبيد wurde, hat gesagt, Ali ibn Abi Talib wurde gefragt, darf ein Junub, Al-Junub ist die Person, die Geschlechtsverkehr gehabt hat, oder, und er hat sich noch nicht gewaschen, oder, wenn man feuchten Traum gehabt hat, das heißt Janabe-Zustand. Nach Geschlechtsverkehr oder feuchten Traum. Darf man den Koran lesen? Ali sagte, keine Buchstaben. Aber barakallahu fikum, diese Überlieferung, erstmal ist schwach. Ist schwach, die Überlieferung. Zweitens, dieses Thema ist sozusagen umstritten zwischen den Gelehrten. Weil manche Gelehrten sagen, du brauchst Wudu, um zum Koran zu lesen. Andere sagen, nein. Aber der wollte der Autor damit einen Beweis bringen, ولا حرفة. Das wird der Koran besteht aus Buchstaben. Und Abdullah ibn Mas'ud sagte, من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. Das wird wer eine Buchstabe vom Koran verleugnet, hat er den ganzen Koran verleugnet. Wer in unserer Grund den Koran verleugnet, was ist das? Das ist kein Muslim. Deshalb wenn wir sagen, wir nehmen jede Buchstabe vom Koran, weil das unsere Religion ist, das ist nicht unsere sozusagen Interpretation oder Erklärung. So ist das. Wenn wir eine Buchstabe vom Koran verleugnen, dann sind wir kein Muslime. وقال أيضا عبد الله بن مسعود sagte auch, من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. Wer sagt, ich schwöre bei سورة البقرة, der muss für jede Buchstabe, Buchstabe, eine Sühne geben, das ist wie wenn man geschworen hat. Natürlich, man sollte nicht sagen, bei Surat al-Baqarah oder bei Surat Ali Imran, das sollte man nicht sagen. Aufpassen in diesem Sinne. وقال طلحة قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. Ein Mann hat bei Muadh ibn Jabal Koran gelesen. Und er hat ein Wort und vergessen. Wenn Muaz sagte ihm, du hast eine Buchstabe verlassen, die wichtiger und größer als der von Uhud ist. Seine Buchstabe ist wichtiger als der in diesem Zusammenhang. Das heißt, weil das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist, das ist nicht unser Wort. وقال الحسن البصري في كلام الله قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. الحسن البصري زاكت الله زاكت dass dieses Buch haben wir herabgesandt, dass es gesegnet, damit die Menschen die Ayat verstehen und Einsicht bekommen. Einsicht bekommen und Koran verstehen heißt, dass man dem Koran folgt, praktiziert und nicht, dass man den Koran auswendig lernt und dass man sozusagen am Koran nicht hält. Manche sagen, ich habe den ganzen Koran gelesen und auswendig gelernt, aber man macht gar nichts vom Koran. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Der Koran ist dafür da, damit wir das lesen, verstehen und praktizieren. Nicht nur auswendig lernen. وقال عبد الله بن مبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر، أو بهذه اللام فقد كفر. تسويد ذير عبد الله مبارك ذاكته ذير عن بوكشتابه في القرآن فلويجنت dann hat er den ganzen Koran verleugnet. Und wer sagt, ich glaube nicht an nur ein Lam, eine Buchstabe Lam, oder ich glaube nicht an dieses, an das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er vom Islam ausgeschlossen. Ist er vom Islam ausgeschlossen. وروى عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال قلت ما بهما انشوليهم قلت ما بهما قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات رواه أحمد وجماعة من الأئمة. بارك الله فيكم. تسابش vorhin auch erzählt, Jabir Tunzah hat eine Reise nach Damaskus gemacht, damit er nach einem Hadith fragt. Und er war bei Abdullah ibn Unais. Er ging zu ihm, der hat ihm gesagt, du hast ein Hadith erzählt. Kannst du mir sagen, hast du das vom Propheten gehört? Er hat gesagt, ja. Der Prophet sagte, letzten Tag, und er hat in Richtung Damaskus gezeigt, und er hat gesagt, die sind nackt, unbeschnitten, und die haben gar nicht mit. Gar nicht. Barfuß auch gar nicht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin der König, ich bin der Richter. Keiner von den Leuten des Paradieses kommt ins Paradies, wenn jemand von den Leuten der Hölle noch Rechte bei ihm hat. Bis derjenige auch von der Hölle seine Rechte von demjenigen vom Paradies bekommt. Und umgekehrt das gleiche. Keiner, der in die Hölle geht, wird in die Hölle kommen, die Rechten von den anderen auch, die ins Paradies kommen, gibt. Es gibt Gerechtigkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann haben die Leute gesagt, ja, wie werden die Leute die Rechte von den anderen geben und sie haben nichts nach dem Hadith. Der Prophet sagte, mit Hasanat und Sayyad, mit guten und schlechten Taten. Hasanat und Sayyad. Für uns ist wichtig aus diesem Hadith hier, Barakallahu fikum, Allah spricht zu ihnen. Allah spricht zu ihnen und ruft, subhanahu wa ta'ala, ich bin der König, ich bin der Richter. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala ruft, wie im Koran steht, وَنَادَاهُ رَبُّهُ. Im Koran steht, und Allah hat ihn aufgerufen, oder hat ihn angerufen. Er hat gerufen, subhanahu. وروى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا. عبد الله بن مسعود sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم erzählte, wenn Allah سبحانه وتعالى spricht mit الوحي mit der Offenbarung, hören die Himmelsbewohner oder die Bewohner des Himmels eine Stimme, wie wenn man Kette auf Steine schlägt, mit der Kette auf Steine schlägt. Und dann werfen sie sich alle nieder. Das heißt, wenn Allah spricht, dann gibt es eine Stimme. Die hören, dass die Engel, die können das hören. Und Allah subhanahu wa ta'ala, als er zu Musa gesprochen hat oder zum Propheten gesprochen hat, es gab natürlich eine Stimme von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Leute, die sagen, das geht nicht, Allah spricht nicht, und wenn ihr sagt, Allah spricht mit Stimme und mit Buchstaben und mit dem Wort, dann macht ihr Allah wie die Leute, dann sagen sie ihnen, was ihr sagt, Er macht Allah wie eine Götze, wa'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah hat selber gesprochen, dass er mit Stimme redet, dass er spricht und dass er Buchstaben und Wörter und sowas im Koran hat, subhanahu wa ta'ala. Deshalb, das hat damit nichts zu tun. Und damit der Autor das erklärt, dann kommt jetzt. Der sagt, وَقَوْلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْحَرْفَ وَالصَّوْتِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ مَخَارِجِ باطل ومحال. قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. Der sagt, und derjenige, der behauptet, dass die Buchstaben und die Stimme, das kommt nur von Macharij, also von Mund. Weil diese Leute gesagt haben, wenn ihr behauptet, dass Allah spricht oder redet, dann heißt das, Allah hat Zähne und Zunge und Mund und so vergleicht ihr Allah mit den Menschen. Das ist alles in ihren Köpfen, weil sie Allah mit den Menschen verglichen haben. Sie nicht. Und der Beweis ist hier, der sagt der Autor, Allah sagt, als wir dann zu Jahannam, zu Hölle sprechen, bist du voll, dann sagt die Hölle, nein, ich will mehr. Hat die Hölle Mund? Hat die Hölle Zähne? Und da hat die Hölle gesprochen. Ja. Wie spricht sie? Allah weiß das, wir wissen das nicht. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala, als er vom Himmel und Erde gesprochen hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Himmel und Erde gesagt, kommt. Dann haben sie gesagt, wir kommen, gottesfürchtig. Also kann die Erde sprechen? Hat die Erde Mund und Zähne? Nein. So, deshalb, wenn sie gesprochen hat, warum sagt man, ja, er behauptet, dass Allah Mund und Zähne und Zunge hat? Das geht nicht. Nein. Hier bringt der Autor jetzt ein paar Beweise, damit er sagt, der Himmel und die Erde und Jahannam sprechen, ohne dass sie auch unbedingt wie wir brauchen, ohne dass wir vergleichen. Auch sagt der Schulter von dem Schaf oder von der Ziege, als man den Propheten vergiften wollte, das hat gesprochen, Knochen hat zum Propheten gesprochen, hat Knochen, Mund und Zunge und so, nein, aber hat gesprochen. Auch Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist es bekannt, dass ein Stein immer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Salam alaikum gesagt hat. Er hat ihn begrüßt. Okay, was ist bei dem Stein? Und auch der Baum hat geweint, als sie die Ermahnung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat, und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt. Deshalb, barakallahu fikum, ist es klar, dass der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist, das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Allah subhanahu wa ta'ala hat das gesprochen, und keiner darf was von Muslimen was anderes sagen als das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und wenn man behauptet und sagt, dass der Koran, wenn man behauptet und sagt, dass der Koran geschöpft wäre, dann ist das erstmal Verleugnung des Korans. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Koran ist eine Offenbarung. Und wenn die Offenbarung geschöpft wäre, dann ist das keine Offenbarung mehr. Erstens. Zweitens, wenn man behauptet, dass der Koran geschöpft ist, dann haben wir nicht mehr Pflicht und Verbote. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach das nicht, ist geschöpft. Aber da gibt es nicht mehr Befehl und Nicht-Befehl im Koran. Das ist alles dann sozusagen umsonst. Und die Religion dann ist umsonst. Deshalb ist es sehr gefährlich zu sagen, Koran ist geschöpft. Der dritte ist, wenn man behauptet, dass der Koran geschöpft ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist mein Wort. Und wenn man sagt, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist geschöpft, das wird das Wort auch von den Menschen, ist wie das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist der Mensch und Allah eins und gleich. Das ist am schlimmsten, wal'iyadu billah. Deshalb haben die gesagt, wie dieser Ibn Arabi und diese Leute, die haben gesagt, وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوَجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا نَفْرُهُ وَنِظَامُهُ. Das wird alles, alle Wörter, das sind seine Wörter. Weil die sagen, Allah ist in den Geschöpfen und Geschöpfe sind in Allah. Möge Allah uns bewahren. Und wenn diese Leute behaupten, dass das Wort Allah subhanahu wa ta'ala Geschöpf ist, dann braucht es einen Schöpfer. Und das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist seine Eigenschaft. Das wird alle Eigenschaften brauchen dann einen Schöpfer. Das bedeutet, Allah ist nicht mehr Allah, der Schöpfer, sondern der ist Schöpfer und Geschöpf in dem gleichen Zeit und das geht niemals. Sabarakallahu fikum, mit Sicherheit ist der Koran, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, das ist kein Geschöpf. Und so müssen wir glauben. Und das Wort Allah subhanahu wa ta'ala hat Allah gesprochen. Was wir lesen im Koran und was wir hören, ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Wahrheit. Was die Asha'ira behaupten, das wäre sozusagen Erklärung oder Andeutung. Oder was die Mu'tazila sagen, Allah spricht nicht. Oder was die anderen, auch die Shia sagen, das Gleiche, sagen, Allah spricht nicht. Das ist alles, barakallahu fikum, falsch. Und die haben das nach ihren Gelüsten interpretiert. Deshalb muss der Muslim aufpassen und sowas nicht sagen. Und Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Das nächste Mal, inshallah, das nächste Mal machen wir weiter mit. Na. Aber die Schia, die glauben doch an den Propheten Mohammed. Die haben was mit zusammen zu tun. Warum folgen die nicht? Wenn die an ihn glauben. Wenn sie den Propheten bestätigen, dann müssen sie ihm folgen. Ja, aber der Shaitan hat sie eingeflüstert und er hat ihnen gesagt, ihr sollt nur das nehmen, was die Imame ihren Imamen gesagt haben. Und die haben so viel gelogen. Ja'far al-Sadiq selber sagt was anderes, als was die Schia sagen. Und das ist nicht nur in dieser Sache, Achi, das ist in vielen Sachen. Weil die auch das Gleiche will Mu'tazila sagen. Die sagen, der Koran ist Machluk. Die sagen auch das Gleiche. Aber damit man das nicht direkt sagt, deshalb, die versuchen das sozusagen in einer Art und Weise zu erklären, damit man nicht versteht, was sie sagen. Zum Beispiel, du fragst jemanden, spricht Allah? Der sagt, ja, Allah spricht. Aber der macht nicht weiter, der macht Punkt. Sagst ihm, wie? Was meinst du, Allah spricht? Spricht? Sagt, nein, die Sprache Allah subhanahu wa ta'ala ist innerlich. Die sagen, al-kalam al-nafsi. Das ist gefährlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Okay, das nächste Mal, barakallahu fikum, reden wir über Al-Qadr. Reden wir, bi'izni ta'ala, über Al-Qadr. Das nächste Mal reden wir über die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala im Guten. Und natürlich auch für uns, wenn das auch im Schlechten ist. Auf jeden Fall, somit kommen wir erstmal zu Ende mit unseren Unterrichtseinheiten. Dann in 10 Minuten ist bei uns Iftar. Wir können uns vorbereiten. Habt die Fragen erstmal klammern. Nach 10 Minuten machen wir Iftar, beten wir Maghrib, essen wir zusammen. Dann barakallahu fikum, danach kommen wir zu Isha-Gebet. Isha-Gebet ist ungefähr 21.20 Uhr. Dann beten wir Tarawih bi'izni ta'ala und nach dem Tarawih, das wird ungefähr 21.15 22.15 ungefähr, dann fangen wir mit dem Unterricht wieder, barakallahu fikum. Ich meine, die Brüder und Schwestern auch im Internet, die können dabei sein. Wir lassen bi'izni ta'ala Internet an Und das ist gut, dass man Rot gibt, jetzt während des Gebetes und während alles. Weil wir sagten, Allah khairan und barak fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von denen von euch annehmen. Na'am. Ja, Pause.